Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler in Eidinghausen-Dehme und das liegt in Bad Oeynhausen. Und mir zugeschaltet. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizeidirektion Koblenz. In Koblenz und das liegt irgendwie in Koblenz. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das noch anders definieren soll. In Rheinland-Pfalz vielleicht, ja. Genau. Ja, und wir müssen uns natürlich erstmal entschuldigen. Letzte Woche hat es völlig unangekündigt keinen Podcast gegeben. Das lag aber an gravierenden Gründen. Ne? Mein lieber Freund Lars hatte die Sommergrippe gepackt. Ja, aber echt, so eine Unverschämtheit. Irgendwo in so einem Fanzug, glaube ich, habe ich mich angesteckt und lag dann tatsächlich am Wochenende mit 39 Fieber da in der Ecke rum und da konnte ich nicht so gut sprechen und ich habe ja immer schon ein bisschen gehustet im Podcast, aber das wäre gar nicht gegangen. Und einen Podcast im Fieberwahn zu machen, ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn da die Fans hinterher alle sagen, das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, wenn soweit schon ist, ja. Nein, soweit ist es nicht. Also alles gut, jetzt geht's auch wieder und können wieder fröhlich arbeiten, genau. Ja, ich weiß ja, dass das nicht unproblematisch ist. Also es gibt ja so Fans, die den Podcast wirklich zu ganz bestimmten Zeiten hören und eine Dame, die auch ganz regelmäßig unseren Podcast immer schon samstags morgens hört, die sagte dann, ich hoffe doch dann sehr, dass ich jetzt am Samstag was von Ihnen höre. Aber wir geben uns Mühe auch, wenn, das müssen wir leider sagen, unsere Aufnahmeplattform Riverside heute ausgesprochen schwierige Arbeit macht. Also die Übertragung ist sehr schlecht und wir haben den Podcast eigentlich schon einmal aufgenommen, mussten ihn aber nach über der Hälfte abbrechen, weil die Plattform aufgegeben hat. Ja, blöde, wirklich blöde Sache. Hoffen wir mal, dass es jetzt einigermaßen klappt. Und sollte es wie gelegentlich in unserem Dialog so kleine aneinander vorbei Redereien geben, ist das rein technisch bedingt. Und wir distanzieren uns schon an dieser Stelle. Niemals würden wir zugeben, dass wir selber schon so ein bisschen vorbeireden. Genau. Ja, Lars, du hattest ja schon gesagt, dass du Sorgen hast, wie das mit den Polizeieinsätzen wird, weil ihr ja in den Fußballspielen eingesetzt seit im Moment. Ne? Also nicht in den Fußballspielen, aber am Rande der Fußballspiele. Weil ich glaube, dass man die Spiele jetzt noch nicht mit Polizeigewalt austrägt. Nee. Wir sind ja gar nicht so sehr in den Stadien, also eigentlich genau genommen gar nicht, sondern die Bundespolizei kümmert sich ja vor allem um die Anreise und Abreise der Fans, was natürlich eine große Aufgabe ist. In so einem Stadion, wo dann, weiß ich nicht, 40.000, 50.000 Leute drin sind, die alle schnell, also hin zum Spiel geht, aber zurück müssen die ja alle irgendwie abtransportiert werden. Und das ist schon wirklich eine Herkulesaufgabe für die Bundespolizei. Ist perfekt konzeptioniert mit so Sperrbarken und Leitsystemen und so. Das habe ich mir selber angeguckt. Funktioniert gut, aber ist eben eine Aufgabe. Und ja, ich bin unterwegs da mit szenekundigen Beamten zum Beispiel. Das sind Leute, die so in der Fußballwelt sich gut auskennen, die so ein bisschen eine Brücke darstellen zwischen Polizei und Fans und begleite einfach da die Teams und bin für den Notfall bereit. Und das Gute ist, das wirklich Gute ist, der Notfall ist bisher nicht eingetreten. Das ist sehr gut und alles ist ruhig verlaufen. Es gab kleine Zwischenfälle, aber wirklich nur Kleinigkeiten. Also läuft gut und ganz anders als befürchtet. Vielleicht auch ein bisschen von mir jedenfalls, bin ja Laie. Aber da können wir sehr zufrieden sein. Bei uns ist es friedlich, ja. Na, sehr gut. Seid ihr denn auch mit den Spielen bis jetzt zufrieden? Ja, also du, ehrlich gesagt, wir hatten da so Spiele. Ich bin ja nicht so ein Fußballfan. Ach nein? Nein, ich glaube, das berührt einen dann doch nicht so sehr irgendwie. Da geht es eher darum, es ist schön zu sehen, zum Beispiel die belgischen Fans, die dann so mit Verkleidung da rumgehen, wie so ein Volksfest ist das ein bisschen, so eine fröhliche Stimmung oder... Jetzt gestern, vorgestern waren die Rumänen da, das ist einfach nett, die singen dann und freuen sich und es gibt so ein paar, das sind auch ein paar Risikofans heißen die, ne? Drunter, aber das, wie gesagt, alles friedlich gelaufen und gute Stimmung und genau. Also, ja, das hört man doch gern. Das sind die guten, also genau, das haben wir ja schon festgestellt, das ist die gute Seite der Dinge, die wir im Moment erleben und bei dir sieht es aber anders aus, bei euch. Im Moment wirklich ganz stark durch die Medien geht, durch die ja im Fernsehen auch überregional und auch in den Zeitungen auf den Titelseiten ist, dass da nämlich im Kurpark von Bad Oeynhausen nachts nach einem Abiball jemand so zusammengeschlagen worden ist, dass er dann später im Krankenhaus verstorben ist. Ein 20-Jähriger, der mit seiner Schwester da Abitur gefeiert hat. Ja, und das, das macht schon sehr betroffen, denn Bad Oeynhausen ist ja nun Kurstadt. Und der Kurpark, so eine schicke Location, da steht das GOP, das Kaiserpalais, was eben von Schulen auch gerne für solche Gelegenheiten wie Abi-Partys und Zeugnisvergaben genutzt wird, weil das einfach sehr schick ist, sehr, sehr elegant. Und man sagt sich dann auch, ja, der Kurpark, das ist ja auch ein friedlicher Ort oder so. Und wenn man dann hört, da war dann auch noch Innenstadtfete, da war also richtig was los in der Stadt, und dann ist da irgendwie offensichtlich so eine, um die 10 Leute, so eine Jugendgang da irgendwie nachts rumgezogen, und die haben dann zwei angepöbelt und ihn dann noch, und war so zusammengeschlagen, dass er dann eben wirklich hinter dem Krankenhaus verstorben ist. Und das macht jetzt natürlich die Menschen sehr, sehr betroffen hier. Ja, große Wellen geschlagen, und nicht nur in Bad Oeynhausen, ich glaube, jeder, der eine Verbindung hat zu Bad Oeynhausen, hat das mitbekommen, sowieso über die sozialen Medien auch. Und es hat einfach, ich glaube, dieser Kontrast auch, ne, wie du es gesagt hast, dieses Feiern, Abiball, also alle, die wir Kinder haben, haben da irgendwie ihren Abiball gefeiert. Das heißt, jeder kann sich, oder einen anderen Ball, das heißt, oder Tanzschule zum Beispiel auch. Das heißt, jeder hat eine Verbindung eigentlich, und jeder kann sich in diese Situation hineinversetzen. Und meine Tochter zum Beispiel rief mich auch an und sagte, Papa, was soll ich machen? Das geht mir nah. Ich fühle mich selber jetzt auch schon ein bisschen bedroht. Wie kann ich mich schützen? Ja? Also das ist eine Angst da, eine Angst und eine Trauer eben. Ne? Ich mal sagen, eine Angst und eine Trauer. Ja. Mhm. Ja. Also, alle sind betroffen. Es hat jetzt eine... Ja. Kleine Pause. Es hat ja hier eine Gedenkveranstaltung gegeben, stille Gedenkveranstaltung, da an dem Ort im Kurpark, wo das passiert ist. Und da waren um die 650 Leute, und war auch sehr eindrücklich. Die Familie des Getöteten war da, und die haben wirklich... Die haben Kerzen angezündet, waren sehr friedlich, waren natürlich sehr, sehr getroffen auch. Aber der Onkel des Verstorbenen, der hat dann aufgerufen, wir sollten positiv an ihn denken. Und sie wollten keine Rache, sie wollten keine Gewalt, sie wollten keine Eskalation. Das hätte er auch nicht gewollt und würde seinem Leben auch nicht gerecht. Er sei Künstler gewesen, Musiker, und Das war schon sehr eingängig. Sie sagten, wir vertrauen darauf, die Justiz wird die Täter kriegen, und die sollen ihre gerechte Strafe bekommen. Aber wir wollen jetzt bitte nicht, dass das irgendwie instrumentalisiert wird in irgendwelchen Richtungen, oder dass das, dass sich da jetzt Leute draufsetzen und das für ihre Zwecke benutzen. Und das und wir wollen auch kein Aufschaukeln von Gewalt und oder keine Vendetta oder sowas. Das war schon sehr beeindruckend. Das hat er auch sehr souverän gesagt. Und dann war so ein Moment, wo er sagte, wenn ein Künstler abgeht, dann abtritt von der Bühne, dann gibt es Applaus. Und ich bitte Sie jetzt alle einfach mal für meinen Neffen zu applaudieren. Mhm. Und das war sehr, sehr berührend. Mhm. So die vielen Menschen dann da alle miteinander dann so... dann geklatscht haben. Andererseits war es auch seltsam, muss ich sagen, denn ich, also je länger der Applaus dauerte, desto mehr dachte ich auch, ich mag natürlich jetzt auch nicht für so ein Ereignis applaudieren. Ne? Mhm. Da verstehe, dass das einen anderen Sinn haben sollte. Trotzdem wurde es dann durch den Applaus etwas merkwürdig. Ja, aber es war ein Ausdruck der Betroffenen. Ja, ich finde es, also das Zeichen finde ich auch schräg, ne? Vielleicht auch ein bisschen Hilflosigkeit, weil was will man ja auch machen? Also es ist ja auch wirklich schwierig. Und erstmal, was du gesagt hast, muss man sagen, Respekt vor der Familie, weil das ist in sozialen Medien eben doch sehr ausgeschlachtet worden ist, dass es viel so Merkel, danke, so ironisch, ne, fürs Reinlassen und so. Also es haben eben viele das in Verbindung gebracht. Wir haben ja eine Situation in Deutschland, wo viele kritisch auf die Migration gucken. Das ist ja die aktuelle politische Lage. Wir haben Attacken gehabt, wie diese Messerattacke auf den Polizisten in Mannheim, war ein Islamist. Und so verdichtet sich ein bestimmtes Bild. was solche Reaktionen hervorruft, obgleich sie falsch sind. Das muss ich deutlich betonen, sind falsch, aber sie sind natürlich auch nachvollziehbar erstmal, dass sie entstehen, meine ich. Ich meine jetzt mal, abgesehen davon, dass es eigentlich nur darum geht, dass ein Mensch, ein junger Mensch, einfach brutal ermordet worden ist, und tragisch vielleicht aufgrund des Zusammenhangs, ist es natürlich so, wenn man sich die Statistiken anguckt, die Jugendkriminalität ist gestiegen, auch die Ausländerkriminalität ist gestiegen. Das liegt aber vor allem daran, weil generell die Wahrscheinlichkeit, Gewalt auszuüben und übrigens auch Opfer von Gewalt zu werden, bei jungen Männern besonders ausgeprägt ist statistisch. Das heißt, da ist also ein Wachstum erkennbar, ja. Aber das Problem, diese populistischen Lösungen für dieses Problem, das Problem besteht, glaube ich. Aber die populistischen Lösungen sind falsch, ne? Zu sagen, müssen alle rausgeschickt werden oder weiß ich nicht, ne? Das ist ja Blödsinn. Dieser Jugendliche, das hast du ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob du erzählt hast im Podcast, hat ja schon jemand gesagt, ach, so kann ich mir vorstellen, was das für Typen sind. Das heißt, irgendwo sind die ja schon mal so ein bisschen wahrscheinlich auch aufgefallen, ne? Genommen hat, also der mutmaßliche Täter, muss man ja sagen, es ist ja dann auch keine Verhandlung stattgefunden, aber der ist zumindest auch schon bekannt und aufgefallen gewesen. Ja. Mhm. Das heißt, genau, und jetzt mal weg von diesen, wie gesagt, populistischen Sachen oder was rechte Sachen angeht, trotzdem muss man sich ja fragen, was heißt das jetzt eigentlich? Ich sag mal, eine Mahnwache zu machen oder eine Kundgebung als Trauerveranstaltung, klar, das macht Sinn. Also man versucht ja auch seine Trauer gemeinsam auszudrücken. Aber man kann ja schlecht gegen Gewalt demonstrieren oder gegen Kriminalität demonstrieren, das geht ja nicht. Hm. Kann man schon, aber es bringt ja nichts. Sondern wenn, dann muss man ja verschiedene andere Dinge tun. Und dazu gehört, glaube ich, eine gewisse gesellschaftliche Aufmerksamkeit, wo solche Menschen auftauchen, die zu identifizieren rechtzeitig. Und ich persönlich, nicht nur weil ich bei der Bundespolizei bin oder vielleicht doch, denke mir, es muss auch mehr Polizeipräsenz tatsächlich da sein bei solchen Veranstaltungen. Dann muss tatsächlich wohl nach einem Abiball oder nach einer Innenstadtfete im Kurpark müssen da ein paar Streifenwagen stehen, mit ein paar Streifen drin auch, und einfach den Bürgern das Gefühl zumindest von Sicherheit geben. Hm. Vielleicht war das auch so, ich weiß es nicht. Vielleicht war da auch Polizei. Also jetzt im Moment ist es wohl auch so. Ich glaube schon. Aber gut, jetzt im Nachhinein, klar. Man kann ja keine Bürgerwehr machen. Also das wurde ja auch schon in den Medien diskutiert. Da kriege ich echt Angst, wenn ich dran denke, dass es Bad Oeynhauser gibt, die über Facebook zur Gründung einer Bürgerwehr aufgerufen haben. Da kriege ich echt ein P auf der Stirn. Mhm. Weil ich wirklich finde, so die Gewalt geht vom Staat aus. Ja, das ist der Sinn auch der Polizei. Und da würde ich lieber sagen, ein paar Streifen mehr aufstellen, vielleicht ein paar Beamte mehr einstellen. Wäre für mich eher der Weg. Ja. Und dann habe ich ja in dieser Woche eine Andacht halten sollen und habe da geguckt, was ist denn jetzt so diese, was sind denn so die Predigtexte in der Woche nach dem vierten Sonntag nach Trinitatis, und habe dann einen Text gefunden, der in so einer Situation ja nun wirklich absolut anfängt zu sprechen, also oder auch, sagen wir mal, sehr provokant zu sein. Sonst, wenn man den liest, dann denkt man, ja, das ist so freundlich, christlich, fromm, so alles richtig. Aber in so einem Zusammenhang merkt man, was da eigentlich für ein Zündstoff drin steckt. Das ist nämlich aus dem Römerbrief im 12. Kapitel, da schreibt Paulus, und jetzt mal so auf diesem Hintergrund, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Mhm. Ja, heftig. Also ich sag mal, ich kann es verstehen. Ne? Der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja auch zu sagen, Gewalt wird nicht mit Gegengewalt beantwortet, sondern man versucht, die Gewalt gerade zu durchbrechen, indem man eben nicht sich rächt oder so, sondern indem man im Grunde genommen versucht, sogar den Feind, ich nenne ihn mal so, damit zu beschämen, dass man ihn sogar gut behandelt sozusagen, gerecht behandelt, anders als er selber. Der Gedanke ist ja auch, dass man nicht so wird wie der Täter, der das getan hat, sondern dass man ein anderer Mensch ist. Aber ich muss sagen, die Sache mit dem Zorn Gottes gefällt mir auch ganz gut an der Stelle. Denn das heißt ja auch, vielleicht gerichtet Gott ja. Ja, so ganz vergessen und im luftleeren Raum ist das alles nicht. Mhm. Es ist ja auch richtig und wichtig, wenn man sich jetzt deutlich macht, wenn jetzt eine Bürgerwehr oder wenn jetzt irgendwie Jugendgangs oder sonstige Vereinigungen nachts durch den Kurpark laufen, in der Hoffnung, wir finden diese Jugendgang nochmal und dann fängt das große Vermöbeln an. Mhm. Wo soll das hinführen? Ne? Dann würden die ja wieder Kumpels aus Nachbarstädten holen und dann würden, das geht immer so lange hin und her, bis alle tot sind. Genau. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ist natürlich, das haben wir auch schon mal so thematisiert, Ausdruck der Frage, was ist denn eine Gesellschaft, in der nur die Recht haben oder sich nur die durchsetzen, die die Stärkeren sind? Also wenn meine Rechtsauffassung das ist, ich kann anderen Leuten den Schädel einschlagen und deshalb, solange ich das mache, bin ich der Stärkere, bis eben einer kommt, der stärker ist als ich und dann bin ich eben weg. Ne? Ja, und ansonsten würde ich sagen, ein Gericht, das gerecht richtet, ja, keine Selbstjustiz, obgleich, ich habe es ja schon mal, glaube ich, ein paar Mal gesagt, würde meiner Tochter das passieren, ich nicht wüsste, ob ich so besonnen reagieren könnte. Ich weiß es nicht. Ja. Ich in mir eine riesige Wut hätte oder Hass. Ja, für mich ist das auch so, in mir brodelt es dann auch innerlich und mich berührt so ein Text, mir vergeltet keinem Böses mit Bösem oder so. Ich glaube, es geht ja ganz vielen Menschen so, dass die dann so innere Aggressionen auch entwickeln und so überlegen, was würde ich mit diesem Typen jetzt machen, wenn er mir vor die Flinte kommt und so. Und alleine diese Gedanken, das habe ich auch schon öfter so gedacht, die programmieren einen ja auch. Ne? So ganz, wenn man die immer zulässt, wenn man denen immer nachgeht, das sind ja so... letztlich ist man dann auch nicht besser. Und wenn ich als populistischer Mensch dann sage, die nehmen das Recht des Stärkeren für sich in Anspruch oder die hauen die anderen zusammen, wenn es nicht so ist, die müssen alle raus, die müssen alle zusammengehauen und rausgeschmissen werden. Und die machen ja genau das Gleiche, nur von der anderen Seite. Das ist letztlich alles das Gleiche. Genau, aber das ist ja schon das nächste Problem, diese ganze populistischen Schreie nach Ausweisung und ich weiß nicht, was das funktioniert in der Praxis ja aus verschiedenen Gründen nicht so gut. Und es löst das Problem ja auch nicht. Ich glaube nur, es ist so, dass, finde ich, diese biblische Botschaft, die du gerade aus dem Römerbrief zitiert hast, für mich also so der zweite Impuls ist. Ich glaube, der erste ist erstmal Wut, Hass, Gewaltfantasien, Rachefantasien. Und dann glaube ich, das ist so menschlich irgendwie auch, tierisch menschlich. Vielleicht aber dann einen zweiten Schritt mal drüber nachzudenken, wie wir es gerade gemacht haben. Was heißt das? Wohin führt das? Wie verändere ich mich selber? Also wenn ich jetzt selber anfange, jemanden zu foltern oder zu quälen, verliere ich ja auch meine Würde. Versuche ich im Unterricht immer deutlich zu machen. Ne? Man entwürdigt jemanden nicht nur, indem man ihn quält. Auch der Folterer verliert seine Menschenwürde zum Beispiel. Und die möchte man doch behalten. Und deshalb muss man, glaube ich, andere Wege gehen, eben Gerechtigkeit. Ja, und ich finde schon, also der Bibeltext schließt ja nicht aus, dass es eine weltliche Justiz gibt, die diese Person, die jetzt diese Tat begangen hat, adäquat bestraft. Ne? Nee, genau. Das durchaus. Genau. Also, ja, wir werden sehen, wie es da jetzt weitergeht. Ja. Es ist jedenfalls eine ganz furchtbare Geschichte und die Eltern, glaube ich, und die Geschwister, die können einem nur unendlich leid tun. Ja, und wir können auch sagen, also wir beide sind jedenfalls auch mit betroffen da. Das merkt man ja auch mit unseren Familien, wo das eben Thema ist. Und ja, ich kann auch nur der Familie und also den Angehörigen und den Freunden da alles Gute wünschen. Und ansonsten bleibt das natürlich auch relativ hilflos. Das merkt man ja auch bei so Veranstaltungen, wie viele Leute dann Kuscheltiere oder Blumen oder irgendwelche oder so kleine Polyresinengel oder so dann da hinlegen, die ja diesen Menschen überhaupt nicht gekannt haben. Also auch die niemanden kennen davon, sondern die einfach die das Geschehen jetzt betrifft, die das jetzt entsetzlich finden, denen das auf den Leib geht und die irgendetwas machen müssen oder etwas tun wollen, um zu zeigen, das geht mir nicht völlig dran vorbei. So, ne? Das ist das Mitgefühl, dass glaube ich, jeder sich in die Lage versetzen kann und es hätte auch jeden treffen können. Ne? Ja. Also ich bin auch schon nachts durch den Kurpark um 1:30 gegangen. Das, ja, also das kann man sich sehr gut vorstellen und diese Grausamkeit ist entsetzt einen und es ist auch gut, dass uns das auch entsetzt. Ja, meine jüngste Tochter hat auf der Innenstadtfete gejobbt und hat etwa um die Zeit gerade die Einnahmen da zur Kasse gebracht und sagt, ich hätte genauso gut da jetzt irgendwie liegen können. Ne? Ja, genau. Grausame, wirklich grausame Geschichte. Und ich glaube, da kann man auch gar nicht viel mehr zu sagen. Müssen wir die Entwicklung abwarten. Ich hoffe, dass es in einem guten Sinne läuft, dass man vielleicht die Sicherheitskonzepte verändert nochmal, Dinge anpasst in der Politik, dass man gute Verhandlungen findet für diesen Beschuldigten. Um ein bisschen weltliche Gerechtigkeit, ein ganz kleines bisschen herzustellen wieder. Ich kann das jetzt klaren Wortes sagen und ich glaube, heute hat es nochmal vielleicht eine besondere Tiefe, bleibt behütet. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.